Es ist schon Tradition bei uns geworden, Genossen, dass Wahlen bei uns stets damit verbunden sind, dass die vom Volk berufenen Vertreter über ihre geleistete Arbeit Rechenschaft ablegen. Und das werktätige Volk prüft, was in der zurückliegenden Legislaturperiode getan wurde, um den von Partei und Regierung gemeinsam mit den werktätigen gefassten Beschlüssen gerecht zu werden und dem Gemeinwohl wie dem Interesse des Einzelnen gleichermaßen zu dienen. Das werktätige Volk prüft, wie die von ihm ausgewählten Abgeordneten ihre Pflicht erfüllten, die Pflicht, Vollstrecker des Volkswillens zu sein, wie sie getreu ihres Wählerauftrages für die sozialistische Sache und damit für die Belange der arbeitenden Menschen gehandelt haben. Es ist unbestreitbar, dass sich gerade in der umfassenden Rechenschaftslegung der Abgeordneten vor den werktätigen Massen ein Wesenszug unserer sozialistischen Demokratie zeigt. Die mit viel Propagandaaufwand in Szene gesetzten Wahlen der Bourgeoisie nehmen für sich in Anspruch, frei und demokratisch zu sein, obwohl schon am ersten Tag nach der Stimmabgabe der antidemokratische Betrug am Wähler beginnt. Wohlklingende Wahlparolen, Versprechungen und den Menschen jovial auf die Schultern klopfende Spitzenkandidaten, das gibt es nur einige Tage vor der Wahl und bis zum Tage der Wahl. Danach herrschen andere Maßstäbe, die von den Gewinninteressen großer Monopole, von den dunklen politischen Zielen revanchistischer Machtgruppen, von dem Volk fremden Winkelzügen der bourgeoisen Parteien diktiert sind. Eine echte Rechenschaftslegung kann es nur dort geben, wo die Wahllosungen und Wahlziele nicht eine Sache allein des Wahlkampfes sind, sondern wo anschließend Wähler und Gewählte daran gehen, im gemeinsamen Interesse die gesteckten Ziele auch zu verwirklichen. Echte Rechenschaftslegung kann es nur dort geben, wo der Wähler mit seinem Abgeordneten auch nach der Wahl verbunden bleibt, wo Wähler und Gewählte einander vertrauen, wo mit einem Wort Volk und Parlament, Volk und Regierung eins sind. Unsere sozialistische Demokratie verlangt, dass wir auch bei den jetzt bevorstehenden Wahlen der Rechenschaftslegung vor den Werktätigen großen Raum geben. Dabei ist es eine Sache, der selbstverständlichen Pflicht, vor jenen Menschen nachzukommen, die dem Abgeordneten und der gemeinsamen Liste ihre Stimme gaben. Es versteht sich, dass nicht nur die Volkskammer- und Bezirkstagsabgeordneten, sondern auch die Gemeinde- und Kreistagsvertreter in den Versammlungen auftreten und über die geleistete Arbeit berichten. Auch die Leiter von Betrieben, von Dienstleistungskombinaten, von Wohnungsverwaltungen, der HO und des Konsums müssen in den Versammlungen auftreten und darüber berichten, was sie getan haben.